Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Ich habe mal nachgeguckt und das ist tatsächlich heute die vorletzte Folge Konstruktiver Krawall schon. Es geht um das Buch 3 ist keiner zu viel, das wir irgendwie in die Hände bekommen haben und wir dachten, wir müssen unbedingt mal Konstruktiver Krawall machen und deswegen haben wir diese und die nächste Folge nur über dieses Buch gemacht und danach kommt bis zum Ende des ganzen Podcasts überhaupt kein Konstruktiver Krawall mehr. Das heißt, wir haben auch das Buch von Anna Zimt leider nicht mehr besprochen. Schade, ein bisschen. In dem heutigen Konstruktiven Krawall wollen wir das Buch 3 ist keiner zu viel von Sabine und Wolf Deunen besprechen, das den Untertitel hat, das ultimative Einsteigerbuch zu einer offenen Beziehung. Das ist schon mal dick aufgetragen. Ja, finde ich auch. Gespannt. Ich habe ja hier schon häufiger mal erwähnt, dass ich die Folgen, in denen wir Anna Zimts Buch besprechen, dass ich finde, dass wir da öfter mal garstig waren oder unfair Anna gegenüber. Ich glaube auch, dass Anna in ihrem Buch nie so einen Alleinvertretungsanspruch hatte. Sowas wie, ja, lest mein Buch, dann seid ihr alle ganz tolle Polis. Aber bei diesem Buch ist es ja genau anders. Es trägt ja schon im Untertitel das ultimative Buch. Und ich weiß nicht, was jetzt noch kommt an Kritik, aber ich kann mir vorstellen, dass wir damit ein bisschen härter umgehen. Und dass das auch gerechtfertigt ist, weil das Buch ist, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wirklich, wirklich schlecht. Und der Untertitel ist ja auch einer offenen Beziehung, aber in dem Buch sprechen sie sehr viel über Polyamorie und Polybeziehung. Und meiner Meinung nach ist da viel in der Darstellung einfach total schief gelaufen, weil das sind nun mal einfach zwei unterschiedliche Dinge, offene Beziehung und Polyamorie. Ich musste mir die Stelle gerade ein paar Mal anhören, weil ich mich gefragt habe, sind das wirklich zwei unterschiedliche Dinge? Das ist doch, also Polyamorie ist doch ein Spektrum und es gibt viele Menschen, die sagen, ja, wir haben eine offene Beziehung, aber daneben, also quasi Leute, mit denen wir jetzt nicht nur schlafen, sondern auch sowas unternehmen oder über eine längere Zeit eine Affäre haben. Und da kann mir doch niemand erzählen, dass da gar keine Gefühle im Spiel sind. Genauso gibt es Menschen, die sich als Polyamor bezeichnen, aber eigentlich nur Sex außerhalb der Beziehung haben und sonst nicht mehr. Also es ist doch keine scharfe Trennung da überhaupt möglich. Bei diesem Buch ist immer um das Kernpaar geht, so nennen sie das. Also alle anderen werden relativ abfällig als Spielpartner bezeichnet. Also entgegen dem, was wir damals propagiert haben, nämlich dass eine polyamore Beziehung nie hierarchisch sein sollte und es nicht dieses Anker, Kern, Paar, Ursprungspaar, keine Ahnung, wie man das auch immer nennt, geben sollte, propagiere ich jetzt nicht mehr. Eine Beziehung kann auch hierarchisch sein. Das ist eine der Herangehensweisen, zu sagen, ich habe eben ein Kernpaar und alle anderen Menschen außenrum. Wo ich aber jetzt gerade völlig mit Jeannie übereinstimme, ist, dass wenn man alle anderen PartnerInnen oder Menschen, die mit denen man Sex hat oder andere Gefühle hat, wenn man die als Spielpartner abtut und als Spielbeziehung bezeichnet, dann ist das sehr abwertend. Und das wird, glaube ich, dem Ganzen nicht gerecht, egal ob man sich selbst als Polyamor bezeichnet oder sich selbst in einer offenen Beziehung sieht. Das wird den Beziehungen, die man zu anderen Menschen hat, nie gerecht. Was mich noch gestört hat, ist, dass Polyamorie da immer sehr so als was Beschämendes dargestellt wird, weil ganz oft darüber gesprochen wird, dass man bloß, also wenn es um Knigge in der Öffentlichkeit geht, dass man bloß nicht den Nachbarn oder den Freunden oder gar den Eltern davon erzählen sollte. Und das finde ich so schade, dass das da so als sowas dargestellt wird, was man nicht machen sollte. Das ist aber eine sehr privilegierte Perspektive. Also natürlich wäre es immer am schönsten, wenn man mit allen Dingen offen umgehen kann. Aber ich glaube zum Beispiel, wenn man irgendwo auf dem Dorf ist und in einem konservativen Umfeld aufgewachsen ist und jeder kennt jeden und dann entscheidet man sich als Paar, die Beziehung zu öffnen und erzählt das den Nachbarn, den Freunden, den Menschen im Dorf, dann ist das klar, dass die Leute da tuscheln. Und es kann sogar so weit gehen, dass man vielleicht Konsequenzen zu fürchten hat, dass man eventuell gemieden wird von Menschen oder dass man zum Beispiel, wenn man im Dorf im Kindergarten arbeitet, dass man dann vielleicht sogar berufliche Probleme bekommt. Also all das muss Genie und mussten ich nicht fürchten. Aber es gibt durchaus Menschen, die das fürchten müssten. Wollen wir noch mal einen Test machen? Test. Oh ja. Wie sind dann mal nicht monogam? Woran merkt man, dass eine offene Beziehung was für einen sein könnte? Jetzt sind eigentlich nur so Punkte, die man abhaken kann. Auffällig dabei fand ich, du brauchst die Bestätigung, dass du ein begehrenswerter Mensch bist. Sonst wirst du unausstehlich. Also das ist jetzt ein guter Punkt, dass man bereit ist für eine offene Beziehung. Das ist ein total guter Punkt. Mein Ego hält es nicht aus, nicht mehr bewundert zu werden von anderen Leuten. Deswegen hole ich mir die Bewunderung, indem ich mehr Leute date. Das ist, glaube ich, der schlechteste Grund für eine offene Beziehung, oder? Ja, also das Ego ist natürlich tatsächlich kein guter Grund, um in eine offene Beziehung zu starten. Aber ich glaube mittlerweile, dass so ziemlich alle nicht monogamen Beziehungsformen irgendwas mit Ego zu tun haben. Wir können uns davon einfach nicht freimachen. Und Menschen, die nicht gerade erleuchtet sind, haben immer ein Ego und natürlich kitzelt es das Ego, wenn jemand auf einen steht. Und natürlich ist es schöner, wenn man auch auf die andere Person stehen darf und da auch was laufen darf. Das ist auch immer gut fürs Ego. Aber natürlich habe ich da recht, also nur weil man sich nicht mehr bewundert fühlt, jetzt die Bewunderung außerhalb zu suchen und deswegen mit nicht monogamen Beziehungen zu starten, ist natürlich Quatsch und zum Scheitern verurteilt. Auch wieder total so Fetisch-Shaming. Du hast teilweise seltsame Vorlieben beim Sex. Legal, zumindest außerhalb gewisser US-Bundesstaaten, aber seltsam. Ganz abgesehen davon, dass es ganz stark Kink-Shaming ist und dass es keine seltsamen Vorlieben gibt, sondern nur Vorlieben, die beiderseitiges Einverständnis erfordern und dann okay sind, liegt es auch für mich mittlerweile auf der Hand, dass Polyamorie und sexuelle Vorlieben ausleben zu wollen, nichts miteinander zu tun haben. Kein Mensch wird deswegen poly, weil er oder sie in der ersten Beziehung, in der Ankerbeziehung, irgendeine sexuelle Praktik nicht bekommt. Dafür reicht eine offene Beziehung auch aus und selbst das würde ich unterstellen, dass ganz, ganz selten der Grund ist für eine offene Beziehung. Natürlich ist es manchmal der Grund für eine offene Beziehung, wenn man sagt, an dem Sexleben passt grundsätzlich was nicht. Und diese eine Vorliebe, die ich gerne ausleben würde, aber mit meiner Partnerin oder meinem Partner eben nicht geht. Das spielt damit rein. Aber nur weil ich sage, okay, ich habe einen Fetisch oder eine Vorliebe, bleiben wir mal beim Fetisch, irgendwas, worauf ich nicht einfach verzichten kann und kann das mit meiner Partnerin oder meinem Partner nicht ausleben. Dafür muss man nicht mal die Beziehung öffnen. Ich glaube, dass es auch in einer ursprünglich monogamen Beziehung machbar, wenn man darüber spricht und die andere Person sagt so, hey, ich teile das überhaupt nicht, aber ich verstehe, dass du das möchtest. Lass uns doch jemanden suchen, mit dem du das ausleben kannst. Oder such dir jemanden, mit dem du das ausleben kannst. Ich glaube, das geht auch ganz wunderbar, wenn die Beziehung eigentlich monogam ist. Naja. Vor allem finde ich es auch spannend, dass es hier darum geht, ein gutes Gewissen zu haben. Also selbst das impliziert ja zum Beispiel, dass wenn ich Regeln aufstelle, und also wenn ich sage, ich bin die treibende Kraft hinter dieser offenen Beziehung, jetzt um bei dem Thema zu bleiben, und ich stelle Regeln auf, die meine Partnerin vielleicht mitträgt, aber vielleicht immer noch kritisch sieht und sagt so, ja, okay, lass uns das mal ausprobieren, dann habe ich auf einmal mein Gewissen reingewaschen, weil dann darf ich ja Dinge, dann kann ich auf einmal nicht mehr auf die andere Person achten. Also vorher haben wir noch ganz viel darüber gesprochen, wie nur das Kernpaar Regeln ausmacht und die dritte Person gar nicht beteiligt ist. Da habe ich ja auch schon öfter drüber gesprochen, deswegen führe ich das jetzt nicht mehr aus. Allerdings ist das, was ich jetzt hier anspreche, schon ein Problem und da habe ich jetzt auch nicht so wirklich eine Lösung dafür. Ich glaube, wenn man Regeln ausmacht als Paar und die sich dann hinterher ändern, weil sich die eine Person doch nicht mit wohlfühlt, dann hilft das natürlich dagegen, ein schlechtes Gewissen zu haben, weil dann hat man ja was getan, was okay ist, aber die andere Person das vielleicht dann doch nicht so geil fand und dann ändert man das halt. Allerdings ist es natürlich auch kein Freifahrtschein, einfach zu sagen, so, ich koste jetzt diese Regel bis zum Maximum aus. Es gibt dieses Beispiel aus dem Buch More Than Two, oder ist das aus dem Internetblog? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall das mit Mundolfs Muschelrestaurant, wenn der Partner sagt so, ich möchte nicht, dass du mit deinen anderen Partnern in diesem Restaurant essen gehst und die Partnerin dann sich eben in diesem Restaurant was zum Mitnehmen bestellt und das auf der Treppe des Mundolfs Muschelrestaurants ist. Solche Regeln können eben entweder sehr weit ausgedehnt werden und das sollte man nicht machen. Also ist es immer wichtig, dass man vielleicht auch ein bisschen ein Gefühl entwickelt, wie es dem oder der Partnerin geht mit etwas, selbst wenn diese Regel etwas sagt. Und auf der anderen Seite sollte man sich aber auch nicht zu schade sein, dazu sein, zuzugeben, wenn etwas nicht funktioniert. Weil viele Dinge können wir vorher nicht wissen und es ist okay. Wenn Polyamorie ist kein Zustand, sondern ein dauernder Prozess. Das heißt, wenn ich eine Regel ausmache und die funktioniert, vielleicht funktioniert die auch über Jahre und irgendwann eben nicht mehr, dann muss ich auch dazu stehen können, zu sagen so, hey, ich möchte irgendwie nicht mehr, dass du das machst oder das hat sich blöd angefühlt, können wir darüber reden und dann muss das okay sein. Also Regeln sind kein Mittel, um sein Gewissen reinzuwaschen und sie sind auch nicht statisch. Was ich absurd finde, ist, diese Art von Tabu ist rational nicht unbedingt zu erklären. Das muss es aber auch gar nicht sein. Genau, und vorher kommt kein Sex in unserem Ehebett oder du bleibst niemals über Nacht. Das finde ich mega toxisch, zu sagen, ja. Das muss nicht erklärt werden. Nö. Was zur Hölle? Das ist doch ein Freibrief, um alle möglichen... Also es ist ein Vetorecht ohne Erklärung. Ja. Zu sagen, ich will nicht, dass du das tust und dass du das tust. Und es ist mir egal, wie du dich dabei fühlst, dass du das jetzt nicht mehr darfst, weil ich will das nicht. Auweh, da vermische ich gerade ganz, ganz viele Dinge. Also erstmal habe ich einen tollen Spruch meiner ehemaligen Therapeutin, den ich niemals vergessen werde. Der heißt, Gefühle sind immer irrational. Das heißt, wenn wir jetzt hier unterstellen, dass alle Regeln rational erklärbar sein müssen, dann laufen wir gegen die Menschlichkeit eigentlich. Manche Gefühle sind einfach nicht zu erklären und das ist okay. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, was mache ich denn mit diesen Gefühlen? Also natürlich kann es blöd sein für den Partner zu sagen, so hey, ich möchte nicht, dass du das machst. Ich kann dir nicht sagen, warum. Es tut mir einfach weh. Aber auch da gibt es wieder nicht die Extreme. Hier verfalle ich in das Extrem zu sagen, alles, was nicht rational ist, darf nicht zu einer Regel werden. Die in dem Buch verfallen in das Extrem zu sagen, nichts muss rational sein und es darf trotzdem eine Regel sein, aber es gibt ja auch noch einen Mittelweg. Man kann ja auch einfach darüber sprechen und sagen so, okay, ich kann das nachvollziehen bis zu dem und dem Punkt. Du bist an einem anderen Punkt, lass doch gucken, ob wir uns irgendwo in der Mitte treffen. Ob wir vielleicht diese Regel nicht statisch machen, sondern einmal gucken, so wie fühlt sich das an, dann verändern wir das vielleicht nochmal. Selbst wenn die Gefühle total irrational sind, was Gefühle so an sich haben. Und das Dritte, wo ich mir selbst hart widersprechen muss, ist, dass es eben kein Freibrief ist für Vetos, die ich dem Partner einfach so auferlege. Das ist auch wieder viel zu vereinfacht dargestellt. Denn erstens mal gehe ich immer noch davon aus, so wenn die Partnerin mir Vetos auferlegt, dann liegt es ja an mir, die zu erfüllen oder nicht zu erfüllen oder da überhaupt mitzumachen oder nicht. Das ist immer eine Gemeinschaftsentscheidung, welche Vetos, wenn denn überhaupt welche gelten, welche Vetos denn in dieser Beziehung implementiert werden. Und ich unterstelle ja auch dem Partner, der oder die hier Vetos einführt, dass die oder derjenige sagt, ist mir egal, wie du dich fühlst. Das ist auch nicht so. Menschen sind in einer Beziehung eben, weil es ihnen nicht egal ist, wie sich ihr Partner oder ihre Partnerin fühlt. Sag mal, wir haben jetzt eine halbe Stunde aufgenommen, wollen wir daraus einen zweiten Teil machen und die häufigsten Regeln, die Klassiker, auf die nächste Folge verbannen? Ja, das machen wir. Ja, die häufigsten Regeln kommen dann in der nächsten Folge, im Teil 2 dieses konstruktiven Krawalls. Ich bin auch schon ein bisschen gespannt, ehrlich gesagt. Aber diese Folge war jetzt nicht so der Burner. Also wir haben sehr viele Dinge zusammengefasst. Ich habe auch vieles einfach durchlaufen lassen, weil ich zu den meisten Themen einfach schon was gesagt habe im Laufe dieses Podcasts in den letzten paar Folgen oder allgemein. Deswegen ist diese Folge ganz gut, wenn man gerade einsteigt. Das ist eine ganz gute Zusammenfassung, aber ihr müsst jetzt die Originalfolge nicht unbedingt nochmal hören. Wir hören uns bei Teil 2 dieser Folge. Stay tuned und bis dahin.